Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist dunkelgrün. Was könnte das sein? Was könnte das sein? Was ist hier dunkelgrün, Julian? Was ist hier dunkelgrün? Diese Pflanzen dort hinten. Die Pflanzen da hinten, ja, hier gibt es ziemlich viele Pflanzen Nein, tatsächlich. das Die waren sind nicht grün, die aber das war nicht Pflanzen. das, was wir gemeint haben. Sorry. Da hinten im Publikum meldet sich jemand. Magst du kurz herkommen? Dann kannst du es ins Mikrofon reinsagen, weil sonst hören die im Radio dich nämlich nicht. Hier ist ein Junge, der tatsächlich auch ganz grün angezogen ist. Er hat einen grünen Jogginganzug an. Und genau, dem gebe ich jetzt mal das Mikro. Okay. Was ist grün hier? Diese grüne. Der grüne. Genau, sehr gut. Was war? Er meinte die grünen Fenster, Die grünen und ich glaube, er Fenster. meinte unseren grünen Radiowagen. Den grünen Radiowagen. Nein, das meinte ich auch nicht. Doch, Ach aber doch? ich meinte das. Ach, du hast angefangen. Ja. Ich meinte nämlich den grünen Radiowagen, um den Leuten, die uns über UKW mit ihrem kleinen Radio im Auto zum Beispiel zuhören, um denen zu erzählen, dass wir nicht etwa in einem Studio sitzen, sondern auf einem Platz und dass hier eine ganze Menge Leute vor uns sitzen und uns zuhören, die wir hier eingeladen haben und die netterweise vorbeigekommen sind. Und wir haben hier so einen grünen Wagen, so ein bisschen wie ein Verkaufswagen sieht er aus und von dem aus. Das war mal ein Verkaufswagen. Das Ja. war man in diesem Wagen wurde früher Blumen verkauft tatsächlich. Sehr schöne Blumen wurden verkauft. Aus Lörrach haben wir den. Haben den gefunden, haben den umgebaut und jetzt ist das ein Radiowagen. Ein rollendes Radio. Und wir fahren mit unserem Wagen quer durch die Gegend. Wir fahren unterschiedliche Stellen zwischen Mannheim und Heidelberg an. Und hier als erstes befinden wir uns auf dem Emmansgrund, am Mombertplatz tatsächlich, vor dem Seniorenzentrum, um das auch noch mal ein bisschen zu verorten, wo wir hier sind. Genau, wir können auch noch mal ein bisschen weiterspielen. Ich sehe nämlich was, was ich würde mal sagen, ganz dunkelgrau ist. Fällt euch noch was ein? Was seht ihr dunkelgraues? Ja, magst du herkommen? Hier kommt jemand aus dem Publikum und kann vielleicht die Frage beantworten. Die Ziegelsteine dort beiden. Die Ziegelsteine. Ziegelsteine. Welche Ziegelsteine meinst du? Die beiden, die, wo die Wohnungen sind. Ah. Wo die Wohnungen sind. Magst du auch noch beschreiben, was das für ein Haus ist, für die Leute, die im Radio zuhören? Eine Fassade, glaube ich. Ich Eine weiß nicht. Fassade, ja. Und ist das ein Haus? Ist es ein kleines Haus? Ist das ein großes Haus? Großes? Wie groß? Wie viele Stockwerke hat das? Weiß das jemand? Ja, du weißt es. Sag Guck mal, mal. dein Kollege weiß es. 14. 14 14. Stockwerke. Sehr schön. Vielleicht, wenn man jetzt sagt, wir sind in Heidelberg, vielleicht wissen dann ein paar Leute, wo wir sind, die uns im Radio zuhören. Wir sind nämlich im Emmertsgrund, wo es tatsächlich einige Hochhäuser gibt, die man sogar von Mannheim aus bei klarem Wetter sehen kann, weil die nämlich ganz schön oben auf dem Berg gelegen sind. Und wahrscheinlich kann man auch, kann man Mannheim sehen von hier aus, wenn man aus dem Fenster guckt. Könnt ihr Mannheim sehen? Ja, genau. Und wir haben noch zwei ganz besondere Gäste, nämlich, sagen wir mal, was habt ihr gemacht letzte Woche? Wir haben eine Radiosendung gemacht über den Emmersgrund. Und wie habt ihr das gemacht? Seid ihr... Wir haben Leute interviewt. Mit dem Mikro losgegangen und Leute interviewt. Ja. Boah, schön. Und dann alles zusammengeschnitten. Ja. Und was Toll. kann man, Julian, was kann man noch so hören in der Radiosendung außer Interviews? Musik. Ganz viel Musik. Musik. Sehr schön. Unser Plan ist jetzt, dass wir uns das jetzt zusammen anhören und zwischendurch machen wir vielleicht auch mal eine kleine Pause, um ein Spiel zu spielen oder so. Ich habe da mal gehört, dass man Stopptanz ganz gut spielen kann. Ich bin mal gespannt, wie die Leute im Radio das finden, weil die müssen dann einfach mitspielen und sich nicht wundern, dass die Musik aufhört. Ja, ansonsten würde ich sagen, dann lass uns doch mal loslegen mit der Radiosendung, oder? So ein paar, wie das immer so ist. So ein paar Probleme mit der Okay, Technik. let's go. Hallo, wir sind Kinder aus dem Emmetsgrund. Und wir machen eine Sendung. Ich bin die Kirche. Und neben mir sitzt der Jonas. Hallo. Hallo, ich bin Jordan. Hallo, ich bin Lian. Hallo, ich bin Stefanie. Hallo, ich bin Al. Also mein Lied heißt Fallen Down. Warum liebst du das Lied? Weil ich hab's von meinem Freund und das Lied finde ich einfach so geil. Ja, das ist halt so cool. Okay. Und was passiert in das Lied? In dem Lied, da habe ich noch nicht das Video angeguckt. Gibt's kein Video dazu, glaube ich. Ja. Oder ein Video habe ich noch nie angeguckt. Ich habe es nur von Alexa gehört. Und warum hast du das Lied, wo hast deine Freunde das Lied gefunden? Also, mein Freund, der heißt Luigi und ich weiß nicht, wie der das gefunden hat. Der hat mir einfach einmal das Lied gezeigt, dann fand ich es so cool. Ja, dann ist es jetzt einfach so cool und ich liebe dieses Lied. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She said that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought, no flow, rain wasn't pouring out. See that pain was all around, see my mom was kinda lounge. Didn't know which way to turn, flow was cool but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge, I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work even if I don't get paid for progression. I'ma get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in a motion, keep it moving like kinetic. Ay, put this shit in a frame, but I know I don't blame everything that I say. Man, I see it deflate. Let me elevate this and I pray. Heavy walking on a plane. La la la la la. Holding hands together, God, let me pray. I've been going right around. Call that relay. Pass the baton back and I'm on. Swimming in the pool, can't drink no more. Want a piece of this, a piece of mine, a piece of sign. Can you please read between the lines? My rhymes inclined to break your spine. They say that I'm so fine. You can never match my grind. Please do not waste my time. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Und das war's schon mit Rolling Down. Hallo, wir waren draußen, wir haben die Leute gefragt, wie sie es hier finden. Was machst du hier im Emmertgrund? Ich lebe hier. Mama, ich lebe hier. Ich arbeite hier, habe meine Familie hier und jetzt meinen kleinen Welpen. Ich wohne hier. Ich habe heiratet, ich habe Kinder. Ich komme aus der Türkei. Keine Arbeit. Ich wohne hier in Emmertsgrund. Ich lebe hier. Ich wohne hier in Emmertsgrund, aber jetzt gerade gehe ich mit meinem Freund da zum Harlem. Lebst du gerne hier? Eigentlich nicht so gerne, weil es für mich ein bisschen schwierig ist, im Rollstuhl da hochzufahren. Ich lebe sehr gerne hier. Ich lebe auch wirklich schon ewig hier. Und ich könnte mir gar nicht vorstellen, von hier wegzuziehen. Ja, ich lebe hier gerne, weil ich hier viele Freunde habe und und hier sehr ruhig ist. Also ich mag hier eigentlich alles. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe hier ganz viele Freunde. Wir gehen hier ganz oft spazieren. Wir sitzen auch ganz oft hier und genießen einfach die Natur, die wir hier oben haben. Ja, es macht hier Spaß, ich habe viele Freunde und so. Ich wohne hier gern, weil ich wohne ja seit schon 45 Jahre hier in Emmersgrund. Deswegen lebe ich hier in Emmersgrund. Was machst du hier in Emmersgrund? Ich wohne in Emmersgrund und ich komme mit meiner Schwester zum Physiotherapie. Also ich gehe hier zur Schule. Sag du? Ja, wir gehen hier Schule, machen wir Spaß. In der Schule macht Spaß zu lernen, alles zu spielen. Ja, ich lebe gerne in Deutschland, weil in Deutschland habe ich viele Möglichkeiten, mich persönlich selbstständig zu machen. Ja, ich lebe sehr gerne hier, weil das ist eine sehr, sehr schöne Gegend. Hier sind sehr, sehr viele schöne Plätze und weil ich hier schon auch meine ganze Kindheit verbracht habe. Welche Orte magst du besonders gerne? Oh, da habe ich hier ein paar. Da habe ich ein paar viele. Also oben bei den Rehen mag ich zum Beispiel ganz gerne. Da unten, wo die Weinberge sind, mag ich es auch ganz gerne. Ja, und die Passage allgemein, da spielen meine Kinder immer so gerne. Hier in Passage. Also ich mag besonders gerne den Wald, weil es da sehr ruhig ist. Was mag ich noch gerne? Mein Balkon, da habe ich eine schöne Aussicht. Ja. Also hier die Passage mag ich gerne und drüben noch die andere Passage. Also ich mag gerne den Otto-Hahn-Platz, der da oben ist, und das Harlem, was hier in diesem Bereich ist. Und auf jeden Fall weiß ich noch, dass früher immer, wenn die Schule aus war, weil da vorne war früher meine Grundschule, da bin ich hier immer nach Hause gelaufen. Da habe ich mich immer gefreut, weil ich da oben mir dann so mit 1 Euro so Süßigkeiten kaufen durfte. Das fand ich richtig schön. Den Wald finde ich ganz schön, dass hier so viel Grün ist. Die Passage gefällt mir sehr, weil da keine Straßen sind. Das ist ungefährlich für die Kinder vor allem. Ja. Was machst du in deiner Freizeit? Also außer, dass ich auch mal oft weg vom Emmersgrund bin, bin ich gerne hier. Und ich spiele sogar Fangen und Verstecken mit den Kindern mal auf der Passage, ja. In meiner Freizeit, ich vertreibe meine Zeit mit meiner Familie, mit meiner Schwester. Und ich mache 2 Stunden mit meiner Schwester einen Spaziergang. Therapie, Schwimmen. Rausgehen mit Freunden hier in Emmersgrund? Ich mache meine Freizeit hier zu spazieren. In meiner Freizeit bin ich viel mit meinen Freunden, dem Sascha hier. Und ja, wir sind an so einem Wetter sind wir schwimmen oder wir sind in der Stadt. Also ich spiele PlayStation, ich gehe mit meinen Freunden raus. Ich habe auch Training, Fußballtraining. Ja. Also ich kickboxe in meiner Freizeit. Und ja. Und ich Fußball spielen. Bist du manchmal hier in der Stadt unten? Ja. Also in die Stadt gehe ich manchmal, also nicht manchmal oft, weil ich besuche einen Sprachkurs in Heidelberg. Und manchmal gehe ich zum Einkaufen und manchmal, wenn ich eine Kleidung kaufen möchte, dann gehe ich auch. In der Stadt in Heidelberg unten? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, aber nicht sehr oft. Wenn ich was erledigen muss oder irgendwas einkaufen gehe, dann ja. Ja, ich bin öfters in der Stadt unten. Ja, bin ich auch. Mit dem Bus fahre ich dann nach unten. Und bei mir selten, so nicht ganz, so voll selten. Stört dich etwas hier? Hier oben? Meinst du hier zu ihm? Nee. Nein, alles super, alles schön. Bei mir, bei uns, da wo spielt man Fußball, da hat man nirgendwo zu spielen. Und da will ich was so aufbauen. So. Was kann man spielen? Weil früher war da viel besser, da könnte man spielen, alles. Aber jetzt ist es anders geworden. Da unten bei dem Hof. Ja. Ah, okay. Da sind Kamera und alles, weil manchen schießen ab und machen Gläsern kaputt. In diesem Viertel, ja, also es stört mich, dass es manchmal richtig dreckig ist. Und dass zum Beispiel, wenn Sachen neu gemacht werden, zum Beispiel wenn ein neuer Fahrstuhl kommt, und dass es dann innerhalb 2 Wochen wieder, dass er wieder kaputt ist und so, das stört mich ein bisschen. Was wünschst du dir für hier? Hier? Ah, ja. Keine Ahnung. Weiß auch nicht. Bessere Spielplätze. Mehr Kinderbetreuungen vielleicht. Und was noch? Die Fahrschule müssten mal verbessert werden. Die Älteren, dass sie nicht so oft da saufen vor euch. Beziehungsweise wenn die Kinder hier oben leben, ne? Oder da drüben spielen. Alles Alles ist super. Ich bin wunschlos glücklich hier. Emmertsgrund ist ein bisschen komisch und ein bisschen kaputt und so, aber das stimmt gar nicht. Hier ist eigentlich richtig schön. Ich wünsche mir, dass viele Leute das erkennen, dann hierher kommen. Okay, danke, tschüss. Tschüss, dann auch. Ich bin Julian. Frisco Feuer ist meine Lieblingsmusik. Sie ist langsam und ein bisschen traurig. Alles um mich brennt, nur mein Feuer, das brennt nicht mehr. Jeder, der mich kennt, spürt, es ist nicht mehr da. Es ist nicht mehr da. Hey, es ist weg. Alles um mich brennt, nur mein Feuer, das brennt nicht mehr. Jeder, der mich kennt, spürt, es ist nicht mehr da. Ich bin auf der Suche nach dem Feuer. Nicht mal mehr ein Funken ist noch da. Mein Feuer ist erloschen. Ich bin innerlich gebrochen. Vielleicht geht der Funke nie wieder an. Kriegt mein Feuer nicht an. Mein Feuer ist gern. Doch ich hol es mir zurück. Jeder kleinste Funken Glück. So tief im Cave, konnte nicht nach draußen sehen. Die Gedanken, Hieroglyphen, Crash in mein System. RO403, ja, mein Mind tickt out of time. Und ich bleibe stehen, bis mein Feuer ausgeht. Vielleicht geht der Funke nie wieder an. Denn mein Feuer ist gern, doch ich hol es mir zurück. Jeder kleinste Funkenglück wurde immer unterdrückt. Mein Feuer war. Bleibt mein Feuer bestehen. Bleibt mein Feuer bestehen. Hey. Ich wär ausgebrannt, doch jetzt brenn ich hell. Vielleicht viel zu schnell, vielleicht bin ich morgen weg. Yeah. Wenn es echt passiert, war ich zumindest jetzt an ihr. Hallo, ich heiße Leon und wir machen noch eine Musik und das ist von meinem Kind, heißt Lima. Und diese heißt Yalilu Yalilu, diese heißt bei Arabisch und ich höre das immer zu Hause oder mit meiner Mama oder alleine und ich höre das beim Spielen. Auch diese Musik, Yalila. Yalila, Yalila, Yalila, wish business gilek yamma. Ugalu li lela, zghiru fi galbi ghamma. Hib entir, wantir elfuk, yhibu yqussu li jnahi. Uli dikrani makhnuk, minnik tali bismahi. Huma kulla mwahla. دق دق دق كلها تشوف الدنيا كحلة سحرة قحلة سحرة قحلة دق دق دق باش تشوف الدنيا أحلى والحومة مفحلة والحومة مفحلة دق دق دق تستنى في عسل النحلة صابورة كحلة صابورة كحلة هزنا الطيار ورمى نافع قبل رحلة yeah. ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهوت يما خلوني باش خامس موت وحكموا ناس الراقة والكراسي بالهبوط يا نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما ما نحب نعيش الاحياء بالموت نوفا كيما ولد الجارة باش يخاطب له يا ليلي ويا ليلى وش باش نسقيلك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب الدين ودير الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي ولي ذكراني مخنوق منك طالب اسمحي ريوس الرجالة ميلة بزنط بالطخمام وبالشيخ عالم خاخم بيلة ولاد الحومة اشواتنا مقيلة شرف العينين بالخير ماهيش مست فيلة حبوا يسوقونا كيف الزيلة ومربط في زريبة وخطوة السكين مكيلة يحبوك بري ما عندك شي عيلة نعيشوا في سيستام حكمه ولاد المتحيلة yeah. يحبوك غايب على الوجود ساكت على حقك وراضي باللي يحبوه موجود يما تجري وماك اشخالة على الكوت اشخالة ولاد الحومة قطع قطع من الحدود سيدو في قفسك مربوط وذبع مسيب وزيدك للك عشاك يما حبوك قاعد في زنقة مرفوض والمستقبل اللي تشوف فيه متعدي بحثك يا ليلي ويا ليلة وش بش نسكيلك يما وقالولي ليلة صغير وفي قلبي غمة حب الدين ودير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخنوق منك طالب اسماحي يا ليلي يا ليلى وش مش مشكلك يا أمه وبلولي للا فيقو فيك زي زمح شبهتي ودير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي قولي تبرا ولي رخو للك تالي شناسي Hallo, ich bin die Kira und wir waren gestern noch mit Steffi in dem Mediumzentrum und da haben wir uns umgeschaut und alles angeschaut und Hallo, ich bin Steffi. Ich gehe jetzt ins Mediumzentrum rein. Hier am Eingang ist ein Sofa. Hier ist auch eine Statue von einem Delfin und einer Schlange. Also, ja. Wie schon Steffi gesagt hat, da war eine Statue mit einem Delfin und die Schlange wollte sie essen. Fressen. Sogar zwei. Das ist eine Schlange mit zwei Köpfen. Hä? Eine hat ein Muster und der andere nicht. Das ist eine Schlange und man sieht auf der Flosse ist Blut, weil die Schlange, die unten ist, sie hat den armen Delfin gebissen. Das Raum ist sehr groß. Es ist hier sehr hell. Hier ist noch niemand drin. Es ist noch nicht geöffnet. Hier sind ultra viele Bücher, auch DVDs. Und hier ist auch eine kleine, also eine Bedienungsstelle. Hier sitzt kein Mensch. Normalerweise sitzt hier ein Mensch für Bücher ausleihen. Ja. Sehr viele Regale mit Büchern. Und hier ist es extrem warm. Ey. Und hier sind sehr coole Bücher von Barbie und so. Und ja, die sind auch sehr dick. Hier gibt es auch Sofas und Teddybären. Und dann übergebe ich mal Steffi. Wie Kira schon erzählt hat, hier ist es sehr schön. Platz, sehr viele Sofa. Gerade sitzen wir mit Kira auf einem. Hier sind auch Jonas und Nael. Sie lesen jetzt Comics. Und hier sind auch sehr schöne Bilder. Hier sind Schmetterlinge draufgeklebt. Aus Zeitung. Und auch sehr schöne Blumen, selbstgemachte. Hier ist eine Kinderecke. Hier sind kleine Stühle. Hier war auch der Leseclub. Es gibt auch eine zweite Etage. Dort verkaufen Leute Eis. Und ja, hier kann man auch Pommes essen und Kuchen. Und Kuchen und Eis und man kann auch draußen essen. Und ja, also hier ist es sehr schön im Mediumzentrum. Ja. Hallo, ich heiße Lian. Und meine Lieblingsmusik heißt Believe. Warum liebst du das Lied? Weil ich finde das schön und ich will ein sehr stark ein Boxer sein und ja. Okay, und danke. Und warum hast du das Lied ausgewählt? Weil ich habe das einfach gefunden. Und jetzt hören Sie das Lied Believe. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Stop. We can't. Yeah. Hallo, ihr hört eine Sendung über Emmas Grund Interview mit Frau Voss vom Medienzentrum. Was machen Sie im Medienzentrum? Also im Medienzentrum, also meine Aufgabe im Medienzentrum, also ich bin die Leiterin vom Medienzentrum. Mein Name ist Christine Voss und ich leite das Medienzentrum jetzt schon seit 6 Jahren ungefähr. Und wir machen ganz viele Projekte. Neben dem Bücherausleihen und Medienausleihen, genau, machen wir auch noch Projekte mit Kindern, den Leseklub oder auch mit Erwachsenen, gibt es Computerkurse, genau, sowas. Kommen hier viele Leute her? Es geht so. Es könnten mehr sein, sage ich mal so. Viele Kinder kommen aus der Grundschule zum Bücherausleihen, das finde ich sehr schön. Und dann eben auch ältere Leute, die zum Beispiel keinen Computer zu Hause haben oder kein Internet zu Hause haben, die können hierher kommen und sich an unseren Computern, an unseren Computerplatz setzen und im Internet was suchen. Oder wenn sie Fragen haben, helfen wir ihnen. Oder es kommen Leute hierher, die was ausdrucken wollen am Kopierer oder was kopieren wollen. Genau, oder eben Leute, die Bücher ausleihen wollen oder Zeitschriften, ne? Erwachsene kommen so eher weniger. Und es wäre schön, wenn noch mehr aus dem Emmasgrund kommen würden zu uns. Und wieso gibt es hier Eis und Pommes? Eis und Pommes? Wir selber haben gar kein Eis und Pommes. Das Café oben hat Eis und Pommes. Genau, bei uns darf man leider wie in anderen Bibliotheken auch kein Eis und Pommes essen, weil sonst werden die Bücher vollgekleckert oder die Couch vollgekleckert. Aber man kann sein Buch, man kann sich zum Beispiel ein Buch ausleihen und dann kann man hochgehen ins Café und dann kann man dort Eis und Pommes mit dem Buch essen. Wann hat das Medienzentrum offen? Das Medienzentrum hat in den Ferien immer ein bisschen andere Öffnungszeiten, aber normalerweise haben wir von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Jetzt in den Ferien ist es ein bisschen anders, weil da nicht so viel los ist und weil die Schule auch zu ist. Aber genau, sonst haben wir Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr auf. Was gibt es hier für Bücher? Es gibt ganz viele Kinderbücher, also für ganz Kleine gibt es ganz viele Bücher. Dann haben wir ganz viele Sachbücher über Tiere. Dann haben wir auch Bücher über Fußball, über Autos, über Berufe. Dann haben wir ganz viele Bücher zum Lesen lernen für die Kinder, weil wir die Grundschule nebenan haben. Die haben ja eher so, die fangen ja erst an mit dem Lesen. Dann haben wir aber auch Bücher zum Vorlesen, wenn man abends zum Beispiel eine gute Nachtgeschichte vorgelesen haben möchte. Und wir haben ganz viele Romane und Krimis und Thriller für die Erwachsenen. Und dann haben wir auch noch DVDs zum Ausleihen. Aber das sind ja keine Bücher. Was ist dein Lieblingsbuch? Oh, mein Lieblingsbuch. Oh Gott. da muss ich jetzt erstmal überlegen, weil ich habe so viele Bücher, die ich gerne lese. Also ich lese sehr gerne. Ich lese auch immer sehr viel zu Hause. Auf der Arbeit darf ich leider nicht lesen. Das wäre schön, aber das geht leider nicht. Mein Lieblingsbuch. Boah, da fällt mir jetzt wirklich gerade spontan keines ein. Aber ich mag gerne lustige Bücher. Und auch Bücher aus anderen Welten, also wenn die zum Beispiel aus anderen Ländern erzählen, das mag ich total gerne. Warum hast du den Job hier angefangen? Also eigentlich habe ich früher mal im Stadtteilmanagement gearbeitet, beziehungsweise das Medienzentrum ist ja auch Teil des Stadtteilmanagements. Und dann haben wir das Medienzentrum mit übernommen und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich sehr schön, hier zu arbeiten. Man hat viele Bücher, es kommen Kinder vorbei, was ich sehr gerne mag, weil ich auch gerne mit Kindern zusammenarbeite. Dann habe ich viele Ehrenamtliche, die uns hier helfen. Das ist auch schön aus dem Stadtteil. Also der Job ist sehr abwechslungsreich und sehr spannend. Man hat jeden Tag was irgendwas anderes, Neues. Deswegen mache ich den Job hier. Also das war die Frau Voss von Medienzentrum und jetzt hören wir ein bisschen Musik. Ich kenne dieses Song von Radio aus dem Auto und manchmal höre ich es auch bei meinem Vater zu Hause. Cabello, Señorita. I love wir haben uns gedacht, wir spielen noch mal ein kleines Spiel und Kira erklärt jetzt, wie das geht. Steffi, Entschuldigung, ich sag die ganze Zeit, sag ich Kira zu ihr. Aber sie heißt Steffi. Krieg ich später noch mal Ärger. Aber wir wollen Stopptanz spielen. Kennt ihr alle Stopptanz? Genau, Schurisch, machst du unsere Stimmen noch mal lauter und die Musik ein bisschen leiser. Und dann erklärt Steffi, wie der Stopptanz geht. Wie macht man das? Also, alle tanzen und wenn die Musik ausgeht, dann muss man stoppen. Wer sich immer noch bewegt, der ist raus. Und der spielt die nächste Runde mit. Okay, dann fangen wir jetzt mal an, oder? Spielt ihr mit? Wer spielt mit? Stopptanz, Kids? Julius? Ja? Auch? Hast du dich bewegt? Hast du dich bewegt? Nein, also die Leute gut. Quartiersmanagement. Hallo, also ich heiße Rosita Bertolo. Ich arbeite für das Stadtteilmanagement Emmertsgrund. Das ist ein Büro in der Passage, da sitze ich und da kann jeder reinkommen, wenn er eine Frage hat hier für den Emmertsgrund und sich informieren will, wo hier was stattfindet, was für Angebote hier gibt es für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Und wo man auch Hilfe bekommt. Was macht ein Quartiersmanager? Das ist ein schwieriges Wort. Ein Quartiersmanagement oder ein Stadtteilmanagement ist, wie ich eben auch sagte, das ist ein Büro, wo wir einfach gemeinsam hier mit ganz vielen Bewohnern, mit Kindern, Jugendlichen oder auch vor allem auch Erwachsene, gemeinsam was für den Stadtteil machen wollen. Zum Beispiel, wenn ihr eine Idee habt und sagt, oh, da wo ich wohne, da möchte ich gern vielleicht das verschönern und das wollen wir bunt bemalen, so wie zum Beispiel auch hier diese Würfel, dann kann man sich an uns wenden und dann gucken wir, wer da unterstützen kann und wo man die Farben kaufen kann und so weiter und so fort. Was magst du im Emmertsgrund? Im Emmertsgrund mag ich die Leute, weil die ganz unterschiedlich sind und sehr freundlich sind und natürlich diese tolle Aussicht. Woher kommst du und woher kommen die Menschen, die im Emmertsgrund wohnen? Also ich komme ursprünglich aus Bulgarien. Da bin ich geboren und aufgewachsen und lebe aber schon ganz lange hier. Und hier auf dem Emmertsgrund leben Menschen aus 100 Nationen, also aus ganz unterschiedlichen Ländern. Eine Mutter hat gesagt, dass es viel mehr Spielplätze geben soll und die sollen schöner werden. Was sagst du dazu? Das finde ich eine sehr gute Idee, damit, wenn man noch mehr Spielplätze macht, dann können die Kinder auch schon spielen und dann spielen sie nicht vor meinem Büro in der Passage und knallen immer den Ball gegen die Fenster. Was können Kinder im Emmertsgrund machen? Die Frage stelle ich an euch. Was könnt ihr denn hier machen? Was würdet ihr gerne machen? Wir würden hier spielen und malen. In die Schule gehen. In die Schule gehen. Was wünschst du dir für den Emmertsgrund in Zukunft? Ich wünsche mir, dass die Leute sich gegenseitig helfen, dass sie freundlich zueinander sind, dass sie darauf achten, dass sie ihr Müll in die Mülltonne werfen, dass sich alle sich ein bisschen kümmern, dass es hier schöner wird. Wie kann man dich erreichen und wo ist dein Büro? Wie kann man mich erreichen und wo ist mein Büro? Also das Stadtteilbüro ist in der Emmertsgrundpassage 11. Wir sind immer von montags bis freitags zwischen 9 und 16 Uhr da. Man kann uns auch telefonisch oder man kann auch per E-Mail oder Instagram oder Facebook einfach gucken, was für Projekte es gibt. Also einfach vorbeikommen und sich das auch angucken, wo ich arbeite. Da seid ihr herzlich eingeladen. Jetzt kommt mein Lieblingslied, Faded Love. Das Lied ist von Leonie. You left your ugly sweater so that I can't forget you. I'm so fed up when you're around, round, round, round. And when I'm feeling better, you always find a way to get in my head and bring me down, down. I tried and tried and tried, but I can't let go. So come set me free, I'm done feeling blue. I'm falling apart, a faded love. I'm counting to three, I hear the alarm. I'm falling apart, a faded love. Set me free, cause I'm feeling blue. I'm falling apart, I'm fading love. I'm counting to three, I hear the alarm. I'm falling apart, I'm fading love. See you in different places, a room with thousand faces. You're like a ghost haunting me now, now, now, now. I can't forget your perfume, it all reminds me of you. Oh, will I ever make it out, out? I tried and tried and tried, but I can't let go. So come set me free, cause I'm feeling blue, falling apart, faded love. I'm counting to three, I hear the alarm. I'm falling apart, faded love. Feeling blue, I'm falling apart, a faded love. I'm counting to three, I hear the alarm. I'm falling apart, a faded love. Hallo, mein Name ist Jonas. Und mein Lieblingslied ist Taube. Gut, gut, gut, gut, gut, mach die Taube. Ich flieg krieg aus dem Bett und mache zusätzlich eine Schraube. Gur, gur, gur, gur, gur, mach die Taube. Ich komm in dein Fenster rein und schau, was ich klaue. Gur, gur, gur, gur, gur, mach die Taube. Sag ich, währenddessen ich dir heute nichts erlaube. Gur, gur, gur, gur, gur, mach die Taube. Gib mir deine Krümel, sonst werd ich dich heute hauen. Du hast keine Krümel, ja, das komm mal vor. Tauben sitzen hier alleine nur auf einem Rohr. Tauben sind connected, ruf uns einfach an. Dubai, Berlin oder Amsterdam. Gib mir einen Brief und ich flieg ihn um die Welt. Porto kannst dir sparen, Junge, ist alles geschenkt. Tauben fliegen nur mit Überschall, bei einem Überfall oder wenn die Bude knallt. Oder wenn die Bude knallt. Gib uns einfach Brot, gib uns einfach Brot. Wir haben wirklich Hunger, Mann, und brauchen wirklich Brot. Gib uns einfach Brot, gib uns einfach Brot. Kann auch wirklich trocken sein, du kriegst ein Angebot. Pick, pick, pick, pick, pick, mach die Taube. Wenn es hart auf hart kommt, dann esse ich eine Schraube. Pick, pick, pick, pick, pick, mach die Taube. Teile nur mit Tauben, denen ich vertraue. Gur, gur, gur, gur, gur, mach die Taube. Ich flieg aus dem Bett und mache zusätzlich die Schraube. Gur, gur, gur, gur, gur, mach die Taube. Ich komm in dein Fenster rein und schaue, was ich klaue. Gur, gur, gur, gur, gur, mach die Taube. Sag ich währenddessen, ich dir heute nichts erlaube. Gur, gur, gur, gur, gur, mach die Taube. Gib mir deine Krümel, sonst werd ich dich heute hauen. Wir tragen Sonnenbrillen ganz entspannt. Durch Kopfnicker Beats wurden wir bekannt. Die besten Beats kommen immer nur von Tauben. Was anderes können wir uns einfach nicht erlauben. Die Taubengang hat nur Brot im Sinn und du triffst sie auf dem Parkplatz von Burger King. Tauben brauchen Straßen, Tauben brauchen Züge. Tauben schaffen das, was du nicht schaffst, auch ohne Mühe. Tauben sind auch hier, Tauben sind auch da. Tauben, ihr Talent steckt einfach in der DNA. Gib uns einfach Brot, gib uns einfach Brot. Wir haben wirklich Hunger und wir brauchen wirklich Brot. Gib uns einfach Brot, gib uns einfach Brot. Kann auch wirklich trocken sein, du kriegst ein Angebot. Babytauben machen uns wirklich stolz, denn sie sind die Nächsten mit einer Menge Holz. Ja, okay, alles klar, alle Tauben sind am Start. Geh mal weg mit dem Salat, nur das Brot ist, was ich mag. Keine Ahnung, was du sagst, flieg mit 100 km/h. Ist viel schneller, als ich darf, aber ist mir egal. Ist mir egal, ja, es ist mir egal. Jetzt ein bisschen Brot wäre ziemlich optimal. Gib uns einfach Brot, Junge, gib uns einfach Brot. Ich bekomm grad Hunger, also gib uns einfach Brot. Gibst du uns kein Brot, ja, dann bist du ein Idiot. Hast du gar kein Brot, reicht dein Brötchen auch zur Not. Gur, gur, gur, gur, okay, alles klar. Meine Tauben sind am Start und dein Brot war uns zu hart. Da verstehen wir keinen Spaß, meine Tauben viel zu krass. Putze mein Gefieder, läuft die Fitze, werde nass. Hast du gar kein Brot, wäre das ziemlich fatal. Heute noch eine Taube, morgen international. Tschüss, das war's mit der Sendung vom Emmerts Grund. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt folgt wiederum das welterste Löffelorchester zu Emmerts Grund in Heidelberg. Und wie wir jetzt anfangen, wir fangen erstmal an, dass wir alle gemeinsam die Löffel schlagen. Und wenn wir dann dazu spielen, könnt ihr auch weiter probieren. Aber für den Anfang machen wir alle tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck, duck Applaus für das erste Löffelorchester. Bravo, bravo, bravo, bravo. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die hier waren. Das ist übrigens Radio E hier. Wir machen Radio auf Rädern. Und unsere nächste Sendung gibt es zu hören in Mannheim am Alter nächste Woche.